Ein Ticket für Tegel. Das haben am Sonntag gut 100.000 Wähler gelöst mit ihrer Zweitstimme für die FDP. Die Berliner Liberalen haben im Wahlkampf hauptsächlich auf den Weiterbetrieb des in die Jahre gekommenen Flughafens im Westen der Stadt gesetzt. In einem Wahlvideo klang das so. Kennen Sie diesen Flughafen? Berlin-Tegel. Er gehört zu Berlin und ist nicht wegzudenken. Sebastian Chaya kommt in dem Video ins Schwärmen. Der 33-Jährige steht im Terminal. Dunkler Anzug, weißes Hemd, kleine Haartolle. Ein smarter Typ. Smart wie der Chefliberale Christian Lindner. Smart auch wie die erfolgreichen FDP-Spitzenkandidaten bei den vergangenen Wahlen etwa in Bremen, Hamburg oder Rheinland-Pfalz. 6,7% hat Chaya für seine Partei in Berlin geholt. Nach 5 Jahren außerparlamentarischer Opposition lieferte ein bröckelnder Flughafen offenbar das überzeugende Argument. Wir werden alles dafür tun, diesen Flughafen offen zu halten und wir werden das auch im parlamentarischen Raum treiben und das weiterhin auf der Tagesordnung halten. Das dürfte nicht leicht werden. Der Weiterbetrieb des alten Flughafens hängt mit dem Pannen-Airport BER am anderen Ende der Stadt zusammen. Ursprünglich sollte Tegel ein halbes Jahr nach der Neueröffnung schließen. Der bisherige Senat sagt, daran hat sich trotz der Bauverzögerungen beim BER nichts geändert. Ein neues und langwieriges Planfeststellungsverfahren komme nicht in Frage. Die FDP sagt, stimmt nicht. Politische Beschlüsse können von Politikern auch wieder geändert werden. Wenn Politik einen Willen hat, etwas zu bewegen, dann kann sie es. Zusätzlich verweisen die Liberalen auf ein von ihnen beauftragtes Bundestagsgutachten, das wohl zu ähnlichen Einschätzungen kommt, und auf das ihrer Meinung nach drohende Verkehrschaos, das Berlin mit nur einem Flughafen zu erwarten hat. Man muss die Freiheit haben, auch im Denken, innovative Ansätze in die Politik zu bringen oder Tabus zu brechen und den Mut aufbringen, auch Themen zu diskutieren, die vielleicht im ersten Augenblick nicht der große Wurf scheinen, aber langfristig das Richtige sind. Sebastian Chaya beherrscht das Vokabular des modernen Liberalismus. Dabei wurde er eigentlich in der CDU sozialisiert. Er war in der Schülerunion aktiv und Kreisvorsitzender der Jungen Union in Marzahn-Hellersdorf. Immer ein paar Schritte hinter seinem Bruder Mario, der noch amtierender CDU-Sozialsenator in Berlin ist und am vergangenen Wahlsonntag mit 47% das landesweit beste Erststimmenergebnis holte, trotz herber Verluste seiner Partei. Für den jüngeren Chaya-Bruder aber ist die CDU Geschichte. 2005, mit Anfang 20, wechselte er von einem auf den anderen Tag zur FDP, weil man in der CDU permanent das Gefühl hatte, man geht konsequent und wenn man gegen 5 Wände läuft, aber man geht diesen Weg und man ist nicht bereit, sich mal mit einem Plan B oder mit einem anderen Weg zu beschäftigen. Dieser andere Weg heißt Tegel offen halten. Aber es ist nicht so, dass die Liberalen die ersten und einzigen wären, die in Berlin daran schon einen Gedanken verschwendet hätten. Der Berliner Grüne Andreas Otto war jahrelang im BER-Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses aktiv. Der 54-Jährige sagt zwar, Beschlüsse kann man theoretisch ändern. Aber das Risiko, und das hat die FDP ja niemandem gesagt im Wahlkampf, das Risiko, dass sofort die Grundlage für BER wegfallen kann und wir wieder 5 bis 10 Jahre Gerichtsverfahren haben vor den Verwaltungsgerichten, das ist alles so ein großes Risiko und so irre, dass mag ich mir nicht vorstellen. Für ihn und seine Fraktionskollegen ist klar, was bei den kommenden FDP-Anträgen zu Tegel zu tun ist. Die lehnen wir ab. Wir, das schließt SPD und Linke mit ein. Die voraussichtlich kommende rot-rot-grüne Koalition dürfte Tegel keine Chance geben. Und die CDU war bislang auch dagegen. Sebastian Chaya beeindruckt das nicht. Deshalb haben wir ja parallel noch ein Volksbegehren initiiert. Und die Frage ist ja, wie lange hält Politik eigentlich dem Druck der Bevölkerung stand? Damit so ein Volksbegehren erfolgreich ist, brauchen Chayas Liberale gut 170.000 Unterschriften in 4 Monaten. Man darf gespannt sein, ob das klappt. In der Florastraße im Bezirk Pankow sind die Flugzeuge im Minutentakt zu hören. Sie fliegen nur einige hundert Meter hoch. Die Menschen hier wohnen direkt in der Einflugschneise von Tegel. Trotz großer Lärmbelastungen gehen die Meinungen zum Weiterbetrieb des Flughafens auseinander. Das geht überhaupt nicht. Es ist jetzt nicht so laut, aber immerhin so laut, dass es einen stört. Ja. Denn soll er als Regierungsflughafen bleiben, das wäre in Ordnung. Bei Fenster geschlossen, also mehr Richtung Winter, hört man wirklich gar nichts bei uns. Und wenn es offen ist, na gut, ist wie eine verlängerte Klospülung. Ne? Also dauert ein bisschen länger. Nicht alle Menschen, die in der Einflugschneise leben, haben sich von den Argumenten der FDP überzeugen lassen. In den betroffenen Bezirken holten die Liberalen zwischen 4 und 8%. Der Grüne Andreas Otto sieht für Tegel keine Zukunft. Zur fast monothematischen Kampagne der FDP hat er eine klare Meinung. Der Wahlkampf der FDP war schon ein bisschen populistisch. Wenn Sie etwas dem Wahlvolk suggerieren, was nicht kommen wird, was durch Beschlüsse, Gesetze, jahrelange Gerichtsverfahren anders entschieden ist, dann finde ich das schon unredlich. Sebastian Chaya lässt sich davon nicht aus dem Takt bringen. Morgen ist er zu Sondierungsgesprächen beim regierenden Bürgermeister Michael Müller von der SPD eingeladen. Via Tagespresse gibt Chaya schon mal die Richtung vor. Wenn sich die Sozialdemokraten in der Tegelfrage nicht bewegen, dann wird das ein kurzer Kaffee.